Labor für Entrepreneurship heute. Ein Gast aus Chicago. Sie sehen ja nicht so richtig amerikanisch aus. Loyola University Chicago. Ignatius von Loyola, habe ich so in der Schule gelernt, an einem humanistischen Gymnasium. Das war so der oberste der Jesuiten. Ja. So, was hat eine jesuitische Hochschule mit Entrepreneurship zu tun? Das eigentlich verbindet sich das mit dem Grundgedanken der jesuitischen Prägung und da ja eigentlich der Mission der Jesuiten, nämlich etwas in der Gesellschaft zu verändern im Sinne der Werte, die die Jesuiten haben, und da natürlich auch der die Idee des Entrepreneurships, wo man ja auch etwas verändern will, Mission, Ideen hat, die man verwirklichen will. Unerwartet. Man denkt ja, die Kirche ist so der Hort des Konservativen und Entrepreneurship ist ja kreative Zerstörung. Absolut, und ich glaube auch konservativ ist da nicht so viel Gedanken mit dabei. Also man will wirklich tatsächlich Veränderungen hin zum Positiven machen, und Entrepreneurship ist da ein ganz großes Thema und halt auch nicht nur jetzt, also da gibt es verschiedene Dimensionen, halt zum einen, dass man sagt, Entrepreneurship jetzt für Loyola in Chicago, da im Bereich der Communities Entwicklungen zu machen, aber auch halt international, also in anderen Ländern zu versuchen, was zu verändern. Nun sind Sie ja noch sehr jung. Sie haben über Entrepreneurship promoviert und jetzt sind Sie Professor in USA. Frage ich mal dumm, interessiert die anderen vielleicht auch. Wie wird man plötzlich Professor in USA? Also Sie waren ja hier in Deutschland, haben hier promoviert. Bewirbt man sich da oder wie geht das? Also kann ich ein bisschen zu sagen, also vom Hintergrund, ich habe hier in der TU Berlin promoviert, ja, zum Thema Kompetenzen von Gründern, habe mich halt das untersucht und dann eigentlich die Idee gehabt, weil ich nicht in dieses klassische System der deutschen Prägung, was ja da immer noch im Bildungsbereich besteht, dass man erst ja, seine Dissertation macht, dann die Habilitation und dann irgendwann mit viel hin und her und leider auch viel politischem vielleicht die Chance hat, Professor zu werden, habe ich gesagt, nee, ich will den Bereich, das finde ich nicht, gerade nicht, hat nicht viel mit Entrepreneurship zu tun, und wenn man halt Entrepreneurship auch ja, lernen, unterrichten und auch irgendwo in dem Bereich unterwegs sein will, dann ist natürlich die USA eine spannende Sache. Aber grundsätzlich war ich eigentlich so offen, dass ich gesagt habe, okay, gucken wir mal, wo ich sonst hingehen würde, und das Schöne ist eigentlich in dieser, ja, zumindest in der Entrepreneurship Akademia-Welt ist das sehr transparent. Also da gibt es eine Website, da stehen eigentlich international so ziemlich alle Stellen drauf, und dann gibt es einen relativ standardisierten Prozess, wo man ja über verschiedene Bewerbungsrunden geht, was vorträgt und so weiter, und dann kommen hoffentlich Angebote, und ja, also ich fand das Angebot in Loyola sehr spannend und habe gesagt, okay, dann gehe ich nach Chicago und mache das. Also parallel hatte ich noch ein Angebot in Chile, das wäre auch eine spannende Sache gewesen, aber das war sowas, wo ich gesagt habe, okay. Also international bewerben. Kann man machen. Und auch für diejenigen, die praktisch da Interesse grundsätzlich haben, aus dem Akademischen vielleicht drüber nachdenken, macht das Sinn, Promotion im Entrepreneurship-Bereich, muss man sagen, ist eigentlich eine unheimlich gute Situation, weil es ist eins der jüngsten, oder im Bereich wahrscheinlich gehört ja immer noch zu häufig ja, der Business School angesiedelten Bereich, ist es halt die jüngste Forschungsrichtung, die jetzt ein eigenständiger Bereich wird. So stark, also in Amerika, aber auch hier in Deutschland, hat es so stark angegriffen, dass es jetzt ganz viele oder immer mehr auch Lehrstühle gibt, und es gibt kaum jemanden, der eigentlich dafür ausgebildet ist. Also sprich, auch da so ein bisschen das forschungsmäßig aufgegriffen hat, sich damit beschäftigt hat, und von daher eigentlich ein sehr schöner Arbeitsmarkt. Ja. Nun ist ja USA und Deutschland gerade in Sachen Entrepreneurship grundverschieden. Die ganze amerikanische Geschichte und Kultur ist ja offen für Innovation und offen für sich unternehmerisch betätigen. Wie sehen Sie die Unterschiede zwischen USA und Deutschland? Ja, da gibt es einen ganzen Bereich. Ich glaube, thematisch, also im Themenfeld des Entrepreneurship, das Interessante da ist eigentlich, dass man viel weniger im Bereich so der Institutionen argumentiert. Also was müsste man anders machen? So, das finde ich, was hier häufig dann geschieht, ist erstmal die Frage, haben wir die perfekten Randbedingungen, um Entrepreneurship zu betreiben? Da geht es eigentlich so, da sagt man, das ist eine Riesenmöglichkeit, das ist eine spannende Sache. Und ja, die Frage eher, wie mache ich das? Was kann ich jetzt machen, um da irgendwie meine Ideen zu verwirklichen, meine Ziele zu verfolgen und wie kann ich mich da positionieren? Was vielleicht da ganz spannend ist, zum Beispiel in Stanford, wo man ja sagt, okay, wenn man irgendwann mit so einem Abschluss von Stanford ins Berufsleben eintritt, hat man eigentlich ganz gute Karten und kommt eigentlich da als hochbezahlter Mensch in ganz tolle Jobs, hat auch sehr viel natürlich für die eigene Ausbildung ausgegeben. Gleichzeitig ist es aber so, dass unheimlich viele Leute da auch selbst in solchen Universitäten sagen, ich interessiere mich für Entrepreneurship und will selbstständig werden. Also ein ganz anderes Selbstverständnis eigentlich von den Möglichkeiten, die man hat. Also ich würde sagen, gut, jeder dritte Kurs hat irgendwas mit Entrepreneurship, Innovation oder schnellem Wachstum zu tun. Und die Einstellung der Studenten zu Entrepreneurship, ist das eine eher außergewöhnliche Geschichte, sich da zu betätigen, oder ist es mehr selbstverständlich? Hier ist es ja eher immer noch eine Absonderlichkeit. Für normale Studenten ist Entrepreneurship so irgendwie schon angefangen mit dem Wort und dann auch der Zumutung unternehmerisch, und ist Unternehmer nicht was Böses und Ellenbogen und so weiter. Es sind eine ganze Menge an Dingen, die man erstmal beiseite räumen muss, um zu einem modernen Bild von Entrepreneurship zu kommen. Ist das in den USA auch so? Eigentlich überhaupt nicht, weil halt auch gerade dieses Paradigmen, diese Diskussion über, ist das jetzt der Kapitalist oder nicht, ist eigentlich so ein bisschen überholt. Da erkennt man, es ist einfach eine neue Welt, wo Kreativität, wo Vernetzung zählt, und die Bilder, die man da so als Vorbild hat, halt über YouTube, Yahoo und all die sehr erfolgreichen Unternehmen, das sind eigentlich alles junge Persönlichkeiten, die erstmal inspirieren. Und das ist auch ein Bereich, warum die Business Schools da reagieren und sagen, wir haben einfach unheimliche Nachfrage. Also die Kurse sind super beliebt, sind in der Regel sehr schnell ausgebucht, und entsprechend macht es natürlich da auch Spaß, wenn man das unterrichten kann. Und andererseits würde ich auch sagen, häufig die Leute, die man ja hier in Deutschland hat, die sich dann für den Bereich interessieren, kommen ja auch schon sehr positiv daran, und da muss man halt gucken, wie welche Bahn bringt man das Ganze? In den USA ist es ja sehr viel häufiger, dass Leute aus der beruflichen Praxis oder aus dem Unternehmerischen an die Universität wechseln und wieder zurück. Ist das bei Ihnen auch so an so einer Universität? Da gibt es eigentlich zwei Wege. Also zum einen halt gibt es die klassische akademische Laufbahn, wo man sagt, okay, man muss halt über eine Promotion dann in diesen, da gibt es auch so eine Track-Struktur eintreten, also man ist dann erstmal Assistant Professor, Associate Professor, Full Professor, da gibt es so eine Laufbahn, und dann gibt es die Associate Professor, dann gibt es aber einen Bereich, wo im Prinzip Leute, die aus der Praxis kommen und sagen, ich will auch ohne, dass ich promoviert habe, da unterrichten, und die sind dann Adjunct-Professoren und können da auch unterrichten. Wobei halt auch grundsätzlich, also es gibt auch Leute, die dann relativ spät im Leben sagen, ich bin jetzt ein sehr erfolgreicher Unternehmer gewesen, und eigentlich habe ich immer noch diesen Wunsch gehabt, irgendwo auch in einem akademischen Bereich tätig zu sein, und jetzt habe ich auch ein Interesse für die Forschung, also mache ich die Promotion dann und steige dann ein. Also das geht auch. Gibt es auch viel, dass Leute tatsächlich dann erst fertig sind, dann in die Wirtschaft gehen, später zurückkommen. Und wie ist es bei Entrepreneurship? Ist da die Verbindung stärker zur Wirtschaft oder zum selber Gründen? Ist das eine Voraussetzung, um berufen zu werden, dass man auch ein Stück weit da in der Praxis war? Spannenderweise eigentlich, weil der Jobmarkt halt wirklich so, man kann fast sagen, leergefegt ist, würde ich sagen, die klassischen, auch die großen Unis positionieren sich in erster Linie darüber, dass sie sagen, wir brauchen da Leute, die sehr stark in der Forschung sind, also Publikation. Da ist schon noch ein ganz massiver Druck in allen Bereichen, weil darüber halt, also gibt es ja auch diese Evaluation, und daran wird letztendlich die Leistungsfähigkeit auch der verschiedenen Bereiche gemessen. Also das ist auch in Amerika so, dass dadurch einfach ein ganz großer Druck dahin geht, zu sagen, wir brauchen akademisch und forschungsstarke Leute. Mhm. Im Entrepreneurship-Bereich hat schon sowas Eigenes, auch darüber, weil man da ja sonst in Probleme sehr leicht reingeht, dass man sagt, okay, man hat da Leute, die haben akademisch geforscht, wissen aber eigentlich gar nicht, was sie den Leuten beibringen sollen, und machen das auch nicht so praxisrelevant, was natürlich auf andererseits von der Studentengemeinschaft als starker Wunsch kommt. Und dass man daher sagt, ja, wir arbeiten halt sehr viel auch mit Praktikern zusammen. Also in Zahlen kann ich das jetzt, weiß ich das nicht. Ich würde aber sagen, ungefähr vielleicht 50-50 dann doch in dem Programm. Ja. Sagen Sie, wie geht man denn an Entrepreneurship heran? Heißt es, da braucht man Kapital oder da braucht man Business Administration oder braucht man Ideen? Wie ist denn so das Vorverständnis für Entrepreneurship? Ja, also sag mal, für den allgemeinen Bereich sprechen kann man sagen, weil es halt noch eine junge, ein junger Bereich ist, ist noch nicht so, gibt es kein dominantes Design oder so, wo man sagen kann, das ist, sind so Konzepte, die sind einfach Standard, die werden da immer gebracht. Und das ist vielleicht auch ganz gut so. Das heißt, da bringt eigentlich jeder auch mehr so seine Philosophie mit und der Student kann dann im Prinzip so aussuchen, was er, welche Position er dazu nimmt und wie, welchen Weg er eigentlich gehen will. Ich persönlich würde halt dazu sagen, dass halt Firmen-Entrepreneurship oder zentrale Elemente, womit ich mich dann beschäftigen würde, wäre erstmal halt das Verständnis eigentlich des, wo sind Probleme, wo sind große Probleme, die ich lösen will. Mhm. Dass man das so versucht und dann halt ein Konzept, ein pfiffiges Konzept entwickelt, halt wie man dieses Problem angehen kann. Und Sie kennen ja ein bisschen hier unseren Ansatz, dass man sagt, oder dass man sagen kann, als Gründer, wo habe ich meine Chancen und wo habe ich meine Schwächen? Kapitalausstattung habe ich wahrscheinlich keine großen guten Voraussetzungen. Großer Manager bin ich am Anfang auch nicht. Also bleibt eigentlich nur, dass ich ein Konzept ausarbeite, das besser ist als das, was es schon gibt. Ist ja auch ein bisschen so Babson, habe ich da erlebt wieder. Es gibt aber auch andere, die sagen, also in Kalifornien höre ich immer Venture Capital. Ja. Und also schnell loslegen und im Prozess dann noch überhaupt das Businessmodell zu Ende schreiben. Wenn der erste Kunde kommt, auf den ersten Kunden zu gehen und das Konzept eigentlich liegen lassen und wieder aufgreifen, wenn man Zeit dazu hat oder so. Das klingt ja ein bisschen verwegen. Ja, da sieht man tatsächlich, dass es da ganz verschiedene Ideen gibt, was eigentlich Entrepreneurship ist oder wie man das machen soll. Da würde ich auch persönlich sagen, dass eigentlich dieser ganze Bereich des Venture Capitals, der auch in der, sag mal, Forschung ja sehr hoch gehoben wird, ist eigentlich, wenn man sich die realen Zahlen angeht, total überbewertet. Also es sind im einstelligen Prozentbereich der Unternehmen, die da überhaupt mit Venture Capital arbeiten. Also 70%, da habe ich die Zahlen für USA, ist Family, Friends and Fools, also aus dem eigenen Umfeld und nicht Bank, Venture Capital, Business Angels oder sowas. Mhm. Ja, absolut. Und das wäre auch so mein Ansatz, wenn man so ein bisschen betrachtet, weil viele sagen, okay, der Entrepreneur, der sollte auch irgendwelche Risiken eingehen. Da würde ich erstmal fragen, muss das so sein? Und gerade, na klar, wenn man jetzt sehr viel Kapital aufnimmt, hat man natürlich da sehr viel Risiken. Wenn es mal nicht so läuft, dann stehen die Finanzgeber da und wollen auf jeden Fall Zahlungen sehen. Oder wenn dann meinen, das Management hat da Fehler gemacht, dann ist man auch ganz schnell draußen, obwohl man eigentlich die Idee hat und auch das Konzept dazu und das mitunter einfach auch mal ein bisschen mehr Zeit braucht am Markt. Und eigentlich, für mich ist es eigentlich eine grundsätzliche Entscheidung, welchen Weg man da gehen will. Also wenn man sagt, okay, ich will Entrepreneurship, greife ich eigentlich als eine Umsetzung einer Idee, die ich habe, meinen eigenen Weg, mein eigenes Leben zu gestalten. Und entsprechend richte ich auch ein Unternehmen aus, was letztendlich irgendwo so eine Art wie mein Baby sein wird. Dann würde ich halt sagen, würde ich nicht den Venture Capital Weg gehen, weil man da einfach viel zu hohe Risiken hat, dass einem so das Baby dann entrissen wird, wenn man so will. Oder man strampelt, um die Bedingungen zu erfüllen, unter denen man überhaupt nur das Geld bekommt. Ne? Ja. Und da sind ja auch häufig so dominante Logiken, die da vertreten werden. Dann gibt es halt, sagen wir mal, New Economy, dann ist gewisse Geschäftsmodelle werden, sogenannte, waren ja keine echten Geschäftsmodelle, wenn man will, aber werden da so hoch gehalten und dann sollen sich alle danach richten, obwohl man mitunter einen ganz anderen Ansatz hat. Und das ist natürlich auch schade, weil man eigentlich in dem Sinne gar nicht sein eigenes Businessmodell für sich entwickeln kann. Oder auch mal also ein ganz anderes Businessmodell umsetzen möchte. Ja. Wir haben uns ja zum ersten Mal kennengelernt oder richtig zusammengearbeitet, als ich hier an der Ecke saß und über Skype und noch ein anderes Programm mein PowerPoint bei Ihnen in der Veranstaltung gezeigt habe. Sie hatten mir vorher die Wolkenkratzer da gezeigt, die man aus Ihrem Fenster sieht, und dann ging es also hier los. Das ist ja ein Zukunftsmodell. Das war doch ein Stück weit, das ist also, dass man von hier aus ohne hinzufliegen was gibt und vielleicht auch mal umgekehrt. So, das nächste Mal Sie dazu holen hier und Sie geben uns Antworten. Ist das ein Modell, was so ein bisschen mehr schon funktioniert und wo wir was lernen können, wenn wir hier Labor machen? Ich hoffe, ja. Also ich glaube, das, was wir da gemacht haben, war eigentlich so ein Pioniersarbeit in gewisser Weise. Ja. Also es war ja ein Teil der Lehre mit eingebunden, dass man sagt, okay, Entrepreneurship ist eigentlich nicht dieses Denken, wir sitzen jetzt hier in Berlin und versuchen hier unsere Businessmodelle zu entwickeln, sondern da gibt es eigentlich auf der ganzen Welt gibt's Leute, die eigentlich vor ähnlichen oder sich ähnliche Fragen stellen, ähnliche Probleme, ähnliche Ansätze verfolgen, dass man das so ein bisschen verbindet und tatsächlich als globale Perspektive begreift und dann vielleicht auch da rauskommt aus diesen ganzen Institutionendiskussionen. Eigentlich hat man hier die besten Rahmenbedingungen, oder dann auf einmal kommt man, glaube ich, zu anderen Fragen. Also ein Labor in einem Jahr, dass wir hier vielleicht sogar mehrere Quadrate haben und Sie und De Soto oder wen immer in so ein Labor mit heranziehen und dann international virtuell die Fragen behandeln. Ich halte das für ein Zukunftsmodell, ja. Und da macht Ihre Universität mit und Sie haben ja mit Ihrer, das war einfach nur eine Webcam, die Sie hatten. Genau. Das war Ihre eigene, oder? Ja. Und das funktioniert ja schon ganz gut. Ja, das ist auch so ein Format, halt zum Beispiel in der Entrepreneurship-Ausbildung, was man wirklich sagen kann, man hat sehr viel Freiheit auch. Also da redet einem keiner rein, was man da so machen soll, wie man das, da gibt es keinen Lehrplan oder so als solches. Da kann man wirklich sagen, das und das, das halte ich für mehr wertvolle Inhalte und entsprechend da diese Interaktion zum Beispiel einzubilden, das wäre so ein Teil, wo ich denke, man kann eine ganze Menge lernen. Auch vielleicht dann Entrepreneure selber noch aus verschiedenen Orten mit dazunehmen. Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen Curriculum gibt oder so. In Babson, kenne ich es, geht es los, dass man den Studenten $3,000 in die Hand gibt. Da müssen die eine Gruppe bilden und dann müssen die loslegen mit irgendetwas. Baseball, Kappen oder Theater. Und dann müssen sie nach einem Semester abrechnen, haben hoffentlich einen Überschuss gemacht, das haben die meisten gemacht. Und den müssen sie aber abliefern, spenden an irgendwas Gemeinnütziges und das ist so der Einstieg in Entrepreneurship. Machen Sie sowas auch? Wir wollen das in der Zukunft machen. Das ist auf jeden Fall, sagen wir auch jetzt gerade halt eine ganz wichtige Sache, dass man sagt, okay, im akademischen Setting hat man sowieso sehr viel mit theoretischen Modellen zu tun und Entrepreneurship ist aber irgendwo ja auch was Praktisches, was Proaktives, wo man erstmal dann auch startet, zwar an seinen Ideen und so gefeilt hat, aber auch gucken muss, bewähren sich die, wo sind vielleicht Veränderungen, wo sind auch Probleme, in die man hineinläuft. Die Frage, kann man das in so einer kurzen Zeit machen? Aber auf jeden Fall diese praktische Erfahrung, ich habe da auch mal was gemacht, ich habe dann mal gesehen, wie ist es, wenn ich meine Firma anmelde, wenn ich auf einen Kunden zugehe, wenn ich mich zum Beispiel halt darum bemühe, auch so ein Produkt mal fertig zu entwickeln. Das sind ganz wichtige Erfahrungen, da wollen wir auch hin. Also wir haben es leider noch nicht, aber es kommt. Haben Sie schon jemanden unter Ihren Studenten, die was gegründet haben? Sie sind dabei, ja. Auch spannende Projekte. Einer zum Beispiel hat das Anliegen, kommt aus dem, hier würde man sagen, Friseurbereich und hat da sehr viel Erfahrung damit und sagt jetzt, eigentlich ist es schade, dass sie immer sehr standardmäßig aufgestellt sind. Man hat so kleine Friseureinheiten, da könnte man was machen, könnte man das nicht irgendwie, weil die Leute ja auch sehr mobil sind, Amerika mal hier arbeiten und da gibt es da nicht Möglichkeiten, das zu verbessern. Und darüber hinaus sogar noch dem Ganzen einen positiven Mehrwert zu geben, dadurch, dass man sagt einfach, diese Gründung, die hat auch, die verfolgt ein bestimmtes Ziel. Und da ist er bei, das zu entwickeln und ich glaube, da werden wir auch was sehen. Und was machen die eigenen Ideen, etwas zu gründen? Da tut sich auch eine ganze Menge. Noch nicht an dem Punkt, wo ich sagen würde, das oder das oder das ist das jetzt. Also da sind wir noch in einer Phase, wo wir so ein bisschen kombinieren und gucken. Aber das kommt, ganz bestimmt. Wir müssen auch noch nichts verraten. Wie arbeiten wir zusammen in Sachen Labor und Entrepreneurship, Fernsehen oder so etwas? Ja, ich denke in der Zukunft auch als interaktive Sache. Ich würde mich freuen, da halt auch regelmäßig hier mit Zuschaltung. Wir haben einen 7 Stunden Zeitunterschied, glaube ich, aber damit kann man, glaube ich, arbeiten. Wie haben Sie denn damals meine PowerPoint-Präsentation dort bei sich an die Wand gekriegt, sodass ich sie selber sehen konnte? Hatten Sie? Ah, okay, ja. Wir hatten ja ein Programm innerhalb des Skypes verwendet, wo man praktisch dann parallel das Bild von Ihnen und die PowerPoint-Präsentation zeigen konnte. Also Sie hatten praktisch zwei Präsentationen, mich und diese PowerPoint-Präsentation. Genau. Das wurde projiziert und wir haben auch damit praktisch dann so eine Art Dialog stattfindet, ja, einen Eindruck von dem Vorlesungssaal gehabt und den haben Sie dann gesehen mit ja. Samt. Ich finde das witzig. Also man sieht sich in Chicago an der Wand, wie man erklärt. Es hat so ungefähr, ich glaube, 0,6 Sekunden, 600 Millisekunden ist die Differenz. Nee, One-Way ist 300 Millisekunden, also eine kleine Differenz zwischen dem, was Sie selber sagen und was Sie dann hören. Das ist doch 600, das ist hin und zurück. Also 0,6 Sekunden ist die Zeitdifferenz, dass das braucht, bis es hier wieder ankommt, dass ich das sehe, was ich gerade spreche. Okay. Aber es funktioniert, würde ich sagen. Es sind so Sachen, die funktionieren. Und ja, das Schöne ist halt, damit wird auch Entrepreneurship eigentlich vom Ort gelöst. Also man muss nicht mehr lokal hier zusammenkommen und hier auch gerade sein, weil das ist ja häufig auch ein Problem mit Leuten, die halt sehr viele Aktivitäten machen und Sachen voranbringen wollen, dass sie gar nicht so viel Zeit haben. Wir haben sehr viele Leute, die halt ja, Unternehmen haben, die mit zu den Schnellstwachsenden in Amerika sind. Und die kann man eigentlich nur erreichen, wenn man sagt, man hat, geht da neue Wege und bindet die so mit ein. Und dann sind die sehr offen für solche Sachen. Also ja, das ist ein wichtiger Punkt, dass man Abschied nimmt von der Vorstellung. Gründen heißt, irgendwo jetzt ein Büro eröffnen und da sitze ich und dann warte ich auf Kunden und kommuniziere irgendwie über Werbung. Sondern dass man sagt, man ist virtuell und muss versuchen, sich irgendwie ins Spiel zu bringen, ins Spiel zu setzen. Das üben wir dann so ein bisschen. Mhm. Ja, dann fangen wir einfach an damit. Und ich freue mich drauf. Wir hören hier auf und fangen an mit dieser neuen Art. Ich denke, jetzt hören wir verabschieden wir uns von unseren Internetzuschauern und machen weiter in ungefähr, würde ich mal denken, so 10 Minuten mit der anderen Gruppe. Und wir stellen Sie so lange unser